Willkommen zu Freispiel, heute mit dem Hörspiel Die Welt von hinten wie von vorne. Felicia Zeller hat eine überaus erfolgreiche PR-Agentur erfunden, die Kampagnen für Produkte, Parteien und Initiativen entwirft. Die Autorin treibt das Misslingen von Kommunikation auf die Spitze. Sätze werden vielfach zu Phrasen, die einfach abbrechen und, wie die Protagonisten, zwischen Aufbruch und Zerfall kollabieren. Der Hörspielkritiker Jochen Meißner bemerkte dazu: In Zeiten der Twitter-Kommunikation ist man derart auf das kurzschlüssige Denken in Schlagworten und Claims geeicht, dass man glaubt, schon verstanden zu haben, bevor man auch nur einen Gedanken verschwenden muss. Mit einem Claim, im Marketingdeutsch Synonym für Werbeslogan verwendet, steckt man ein zu bewirtschaftendes Gebiet ab. Wer sich auf dieses kommunikativ abgesteckte Feld begibt, hat schon verloren, denn er hat sich schon den Regeln dieses Diskurses unterworfen. Viel Spaß! Die Welt von hinten wie von vorne. Von Felicia Zeller. 1. Mover und Shaker und Partner. Dieses Projekt hat allerhöchste Priorität. Deine Crowd ist wie immer zu allem bereit. Yeah. Schon oft habe ich vor euch gestanden, habe meine eigenen Mitarbeiter. Unser Klaus, er liebt die Extreme. Klettern, Biken, Gliden. Er verströmt einfach gute Energie, Mut zum Wahnsinn. Ministerien, aber auch Kampagnen für gegen AIDS. Unsere große AIDS-Kampagne, Kampagnen für Geld, aber auch Kampagnen, bei denen wir auf unser Honorar, Kampagnen aus Leidenschaft, Herzkampagnen, Bauchkampagnen, Brain. Nur einem Typen wie Klaus kann es gelingen. Ein Fußballspiel als Fortbildungsseminar. Eine Weltreise als notwendige Recherche- und Selbsterfahrungsexkursion. Mit Mitarbeitern eines Energieunternehmens auf Kosten des Energieunternehmens. Rund um den Erdball zu reisen. Dinge sammeln, mit denen man Feuer macht. Inspiration, Feuerzeuge, Feuersteine, den ein oder anderen Ast, gelebte Wärme. Dabei lassen wir uns von niemandem, auch nicht von diesem käsebrotfarbenen Präsidentschaftsanwärter, diesem Doktor Professor, Professor Doktor Alexander Peter, der glaubt, er könne seinen Wahlkampf damit gewinnen, die ach so verlogene Verlogenheit unserer Branche, die ach so mächtige Macht der Lobbyisten, den ach so einfließenden Einfluss sogenannter Experten auf Entscheidungen, die nun mal Expertenwissen voraussetzen. Der Mann hat doch keine Ahnung. Sollte sich mal gescheite Berater suchen, Menschen, die ihm zeigen, wie hier bei uns in Berlin Politik. Diese Änderungen am allgemeinen Kommunikationsgesetz werden jetzt debattiert, demnächst beantragt und dann, und das ist unsere Aufgabe, liebe Movers. Unsere Aufgabe! Entweder, wie immer, systematisch blockiert, systematisch, aber auch folgenlos vergessen oder aber entschieden abgelehnt. Und zwar, und das ist unsere Aufgabe, liebe Shakers. Unsere Aufgabe! Dermaßen furios, eindeutig, triumphal, sympathisch und klar, dass unser Aufwiegler, dieser Alexander Peter Doktor, als populistischer Ideologe demaskiert, richtig blöde dasteht. Blöde, blöde, blöde. Wo kommen wir hin, wenn jetzt auch noch die Politikberatung von der Politik, von irgendwelchen Moralfuzzis der pseudosozialen Sozialpartei, von greisen Altsackpolitikern der wahlkonservativen Partei, allen vorankrückend Präsidentschaftskandidat Professor Dr. Alexander Peter, ein Mann, der wegen mir nicht Präsident werden wird. Wegen mir auch. Pack ein, Peter. Ja, ja, pack ein, Peter. Nicht die Politik berät die Politikberatung. Die Politikberatung berät die Politik. Und die Politik ist gut beraten, sich beraten zu lassen. Bitte, Ralf. Bei dieser Kampagne geht es um den Kernpunkt unseres Geschäftes. Die Freiheit der Kommunikation. Die Zukunft der Beratung. Unsere Zukunft. Die Zukunft der Sprache. Wow. Ich habe eine Gänsehaut. Ich trage einen Anzug aus Gänsehaut. Der neueste Schrei. Zukunftsszenario. Unsere Demokratie gefesselt durch ungebremst wachsende Bürokratie. Über 200 Sätze verboten. Ich habe hier eine Liste. Wie soll ich das alles ständig kontrollieren? Die Menschen sollen sich selbst FSK sprechen. Wir brauchen keine Gesetze. Es darf keine Denkverbote geben. Die Kurve der Regulierungswut steigt hier enorm, bis sie den ultimativen Unmutspunkt Möglichkeiten verunmöglichen. Eigeninitiative lähmen. Chancen zerstören. Deutschland gemeinsam abkacken. Dieses Mal geht es nicht um irgendein Waschmittel oder das Grünwaschen irgendeines Automobilherstellers. Wir haben hier keinen Auftraggeber. Operation Freisprech ist eine firmeninterne Herausforderung. Nur der allerinnerste Zirkel. Und damit meine ich euch. Anfangen. 2. Gründung einer Bürgerinitiative ohne Bürger. Mein Vorschlag, unser Vorschlag, mit Klaus bereits vor dieser Besprechung bereits besprochen. Erneute Gründung einer Bürgerbewegung ohne Bürger. So wie wir es bereits für den Prothesenhersteller Sitgo, Prothesen, und den Arbeitgeberverband Gesamtmetall, dessen Meinung wir seit Jahren erfolgreich, als Meinung engagierter Bürger, aber auch aufgeschlossener Politiker, als Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, in die Presselandschaft, Strategien unserer Bürgerbewegung, für die wir noch einen griffigen Namen. Initiative für die Rettung der parlamentarischen Demokratie. Initiative Bürger Go. Initiative Alternative für oder gegen Deutschland. Sowas Ähnliches gibt es, glaube ich, doch irgendwie vielleicht zumindest... Vielleicht gibt es noch eine andere Alternative, die wir als Alternative, vielleicht ganz gut, wenn es bereits eine Initiative ähnlichen Namens, wenn sich der Name in die Welt einfügt, als wäre er bereits die ganze Zeit da gewesen. Ein Name, den man kennt. Ein Name, dem man vertrauen kann. Ein Name, dem man vertrauen kann. Initiative für ein besseres Morgen. Freie Bürger... Für freie Bürger. Und während wir intensiv nach einem passenden Namen für die künftige Initiative suchen, einer Initiative, der es nicht nur darum geht, unsere Stimme, die Stimme des Auftraggebers hörbar zu machen, sondern auch Plattform zu bieten für Dritte, kommt es mir vor, als wäre ich ein Teil einer Kabarettsendung. Dabei weiß ich, das Leben ist keine Satire. Ich arbeite hier, um meine laufenden Kosten zu decken und die laufenden Kosten meiner Kinder. Um meiner armen Mutter, um weitere Beispiele zu nennen, ein Pflegeheim zu ermöglichen, in dem es nicht ganz so übel... Pro Freiheit. Das ist unsere neue Bewegung. Eine Graswurzelbewegung, die Freiheit fordert. Freiheit und Verbraucherschutz. Gerade wenn es ums Sprechen geht. Das geht jeden an. Let's talk about talking. 3. Kollegen bündeln. Ehrlich, Sandra, ich würde ja wirklich gerne. Du weißt, wie gerne ich mit dir zusammenarbeite. Ich brauche die kreativsten Köpfe der Firma. Ich brauche dich. Deinen Kopf. Ehrlich, Sandra, ich würde ja wirklich gerne. Aber ich habe schon genug zu tun. Ich weiß, das zu sagen grenzt an ein Verbrechen. Aber ich habe schon genug zu tun. Ich weiß. Wir alle wissen, dass du einen guten Job mit Feier dich fett. Ich habe ja selbst mal im Gesundheitsministerium gearbeitet. Wir wissen aber auch, dass du gelegentlich Inspiration und Abwechslung in deinem selbstrenovierten Haus, auf dieser selbstrenovierten Insel... Wie heißt sie nochmal, diese Insel, auf der du diese Anlage... Sandalia. Ich muss einfach auch mal nach dem Pool sehen. Wir stehen vor einer besonderen Herausforderung. Und wir brauchen dich. Hier in diesem Land müssen wir gemeinsam alle Kräfte bündeln. Alle Kräfte bündeln. Bündel dich doch selbst. Wie mit Klaus bereits besprochen, fällt mir die undankbare Aufgabe zu. Renitente Kollegen zu einem funktionierenden Power-Team. Rüstungsindustrie mache ich nicht. Tabak ja. Camilla macht keinen Tabak. Ihr Vater ist ja auch an Lungenkrebs gestorben. War das ein Ja? A. Ja, vielleicht. B. Keine Ahnung. C. Womöglich. Ziemlich sicher hast du vielleicht recht. Und Operation Freisprech ist eine Tarnkampagne. In Auftrag gegeben von womöglich höchster Stelle. A. Gott. B. Der jetzigen Regierung. C. An deren Machterhalt interessierten Unternehmerpersönlichkeiten, die selbstverständlich anonym bleiben wollen, um den einzig aussichtsreichen Kandidaten, diesen Alexander Peter, A. dessen Geschwafel ich nicht ausstehen kann, B. trotzdem ist er mir irgendwie sympathisch, C. ich weiß auch nicht, was ich von ihm halten soll, trotzdem halte ich es für besser, Dinge, die man nicht wissen soll, auch wirklich nicht zu wissen. 4. Pro Thesen. Präsentation Breitbild. Bilder aus unserer Anfangszeit. Sandra und ich. Wer ist dieser Typ mit der Sonnenbrille? Dirk. Das Wunder der V-Formation. Die V-Formation ermutigt zu visuellem Kontakt und Kommunikation in der Gruppe. Delfine schwimmen in V-Formation mit optimaler Effizienz. Erstens Gründung von Mover und Shaker und Partner. Wo? In unserem kostenlosen Outdoor-Sommerbüro. Wer? Design- und Computerfreaks, angehende Schriftsteller, Musiker, Leute wie ich. Wir waren ernsthaft, aufgeregt, arbeitslos, weltfremd, verstiegen, verträumt. Du warst Kopf der Anti-Atom. Ja, unvorstellbar. Wie viel ich früher einmal zu sagen hatte. Keine Atomkraft, keine Bundeswehr, keine Deutsche Bank. Keine Atomkraft, keine Bundeswehr, keine Deutsche Bank. Ein langhaariger Politikstudent, der keine Lust mehr zum Demonstrieren hat. Ein Player, der bei seiner außerparlamentarischen Arbeit bereits nützliche Kontakte... Das Neue kann nur aus den Füßen des Alten wachsen. Der Gründer, unser Klaus, mit einer Kühltasche voller Eiswürfel und Wodka. Der Gründer mit nacktem Oberkörper, mit einem Auftrag, den er bereits an Land gezogen, für diesen Prothesenhersteller. Meilenstein 1. Übergang zur nächsten Folie. Der Guerilla-Gedanke. Auf einmal hatten wir diese dunkle, etwas illegale Erleuchtung. Tarnorganisationen gründen. Wir müssen Tarnorganisationen gründen. Scheinbar uneigennützige Tarnorganisationen. Eine vermeintliche Gruppe begeisterter User. Menschen mit künstlichen Hüft- und Kniegelenken, Frauen mit Brustimplantaten, Patienten, die anderen Patienten einen Rat geben wollen. Eine bundesweite Betroffenenbewegung, ein Zusammenschluss von Menschen mit Behinderungen, Selbsthilfevereinigungen, Hilfsmittelherstellern und Versorgungspartnern. Prothesen. Prothesen. Menschen, die wissen, was andere durchmachen, weil sie es selbst bereits durchgemacht haben. Menschen, die helfen wollen, weil ihnen geholfen worden ist. Durch Produkte von Sitgo Medizintechnik GmbH. Jetzt bespielen wir hier diesen ganzen Büroturm auf allen Etagen. Die ganze Straße ist mittlerweile voller Beratungsfirmen und solchen, die es gerne wären. Ralf. Anhang. Fruchtbare Freundschaften. Erstens. Mit wichtigen Entscheidungsträgern und Multiplikatoren. Mit dem ehemaligen Bundespräsidenten zum Beispiel. Aber auch mit Martina Matti-Menzelgruber. Deutschlands einflussreichster Polit-Talkerin, die wir als Markenbotschafterin für Deutschlands größten Automobilhersteller, Deutschland erfahren. Deutschland erfahren. Mit Sitgo-Chef Klaus Hämmerlein. Ein Draufgänger. Ein Mann, der was riskiert. Einer, der auch mal was Verrücktes. Und so sind auch seine Implantate innovativ, gewagt, aktiv. Wir teilen mehr als nur den Vornamen. Prothesenkönig Klaus Hämmerlein mit Kreativgeschäftsführer Klaus Klausen. Führungskräfte am Segel, Change-Experten beim Change, Extremsportler beim Private Banking Ocean Cup. Auf meiner Yacht, die ich für diese Hochseeregatta für einige Millionen Euro gemeinsam überleben. Gemeinsam überleben. Vielleicht habe ich mein Hüftgelenk durch das harte Training etwas überstrapaziert. Vielleicht gehen diese Schmerzen ja auch einfach wieder von selbst weg. Vielleicht sollte ich lernen, einseitige Belastungen auszugleichen. Meine Ernährung umstellen, mehr Vitamine, Heizkissen, Kühlakkus, was weiß ich. Irgendwas hilft immer. Irgendwas muss doch helfen. Irgendein Schmerzmittel, das diese Schmerzen... Als wenn jemand versucht, hier beim Gehen die Beine in den Körper zu stopfen. Stopp! Jahresbericht, Schmerztabelle, Zusammenfassung, Verschleißprozess, aktueller Hüftcheck, Analyse und Zukunftsaussichten. Ich wollte nicht aufgeben. Ich bin vielleicht manchmal ein Angeber, aber kein Aufgeber. Ich wollte mit meiner perfekten Yacht an den Start und Hämmerlein auch. Wir hatten trainiert und investiert. Wir waren das Zwei-Klaus-Team. Weitermachen, Chefsache. Probleme und Lösungen, Anti-Schmerz-Strategien, dein ganz persönliches Health-Management. Natürlich war Klaus der Mann für die Prothesen. Direkt an der Quelle oder noch direkter, direkt an der allerneuesten Entwicklung, die gerade erst bei Sitgo aus dem Labor. Lieber dein Hüftgelenk als dich ersetzen im Zwei-Klaus-Team. In Deutschlands privatester Privatklinik wurde mir... Quasi von Chef zu Chef. Ein künstliches Hüftgelenk, speziell für Sportfreaks implantiert. Hüft X. Eine unglaubliche Prothese, die aufgrund der idiotischen Vorschriften in der EU immer noch nicht zugelassen worden ist. Eine Aufgabe, an der wir, an der Prothesen in Brüssel, Bewegung nicht nur in der Politik. Bewegung nicht nur in der Politik. Zahlt sich eben aus, außergewöhnliche Freunde zu haben. Freunde mit Qualitäten, Wagemut, Know-how, den entsprechenden Möglichkeiten. 5. Power, Team, Arbeit. Spot. Wie konnte es so weit kommen, dass ein solcher Durchschnittspolitiker, der sich selbst in einem auffällig hässlichen Hemd als Ausnahmeerscheinung präsentiert, von heute auf morgen zum Hoffnungsträger der Nation? Was sagt das über unsere Nation? A. Geringes Modebewusstsein. B. Keine Ahnung. C. Ein mieser Mix aus sowohl als auch. Hat er denn niemand, der ihm davon abrät, immer wieder das Tragen dieses seines geblümten Hemds als mutig und besonders auch und gerade in meinem Hemd mit dem umstrittenen Muster, das ist ja geradezu lächerlich. Hat er denn keine Berater? Laut selbstverkündetem, überall herumgetrötetem Programm arbeitet Alexander Peter als einziger Spitzenpolitiker ohne. Ich dachte, genau das sei eine dieser raffinierten Kampagnen von Flachmann und Zange. Alexander Peter, der einzige Politiker, der sich nicht von irgendwelchen Agenturen irgendwelche schicken Meinungen designen lässt. Authentisch sein, eine Strategie, die mittlerweile dermaßen gängig ist, dass sie einem niemand mehr abkauft. Authentisch ist vom Tisch. Aber gegen das Unauthentische zu kämpfen, gegen die, die das Wahre und Echte kaputt machen, das gibt dem Kämpfer ein wirklich starkes, ein glaubhaftes Profil. Anti-Authentizität, Authentizität. Ich bin ein Typ, der auch mal seine Meinung sagt. Am Anfang war das vielleicht auch noch authentisch, aber dann bin ich immer authentischer geworden. Ich begeistere das Publikum, weil ich manchmal so wirke, als würde ich ganz spontan. Wir hatten das zwar abgesprochen, dass du irgendwann mal ganz spontan und genau so etwas dazwischen rufst. So, wie es dir manchmal gelingt, so zu wirken, als würdest du gerade spontan etwas ganz spontan sagen. Aber manchmal gelingt es mir wirklich. Zum Beispiel jetzt. So, wie ich jetzt Politik mache, könnte es mir gelingen, alle Parteien in meiner Person, oben und unten, links und rechts, vorne und hinten, Yin und Yang zu bündeln. Gesammeltes Deutschland. Gesammeltes Deutschland. Mit einem einzigen Auftritt in unserer geliebten Talkshow. Darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir reden. Wurde dieser sensible Plappersack vehement in die politische Landschaft hineingelabert. Unterstützt von seinem sogenannten Mentor, dem Uralt-Ehrenpräsidenten, geschwollene Hand. Beide in diesen unsäglichen schwarzen Strickjacken. Bei uns Frauen symbolisieren Strickjacken den Ruf nach Gehhilfe und rollbarer Einkaufstasche. Nach einer weichen, leicht kaubaren Wurst. Bei Männern? Freundschaft. Etwas erreicht zu haben. Und zwar so viel, dass man jetzt die Anzughose auch mal mit einem lockeren Strickoberteil kombinieren kann. Gespräche im kleinen Kreis, im Hinterzimmer, edle Spirituosen, Cognac-Kirschen aus porösen Schachteln aus dem letzten Jahrhundert, das schon lange vorbei ist. Das letzte Jahrhundert ist vorbei. Es geht nicht nur um richtige Positionierung, es geht um die Entwicklung von Lösungsbeiträgen für die großen gesellschaftlichen Fragen, auch zur Entlastung und Befähigung der Politik. Nach diesem Strickjackenauftritt schnellten die Beliebtheitswerte unseres Doktorprofessors, die es vorher gar nicht gegeben hatte, von heute auf morgen. Noch am Vorabend hatte dieser Typ nicht existiert, zumindest nicht in der politischen Landschaft. In diesem Wahlkampf fordere ich die Abschaffung des Wahlkampfs. Ich habe Professor Dr. Alexander Peter vor kurzem in einer sehr persönlichen Angelegenheit, über die ich hier selbstverständlich nur exemplarisch dem Schweigen eine sichere Plattform bieten. Dem Schweigen eine sichere Plattform bieten. Er wünschte sich nichts mehr, als sich endlich von seiner Frau zu trennen, sich endlich zu outen, um mit seinem langjährigen Freund, der Knallcharge Dietmar Horst, Leben als Wandel begreifen. Nach 20 Jahren Ehe, das sichere Ende seiner politischen Karriere, wie ich ihm mit Nachdruck prophezeit habe. Was? Nein! Ach. Diese Prophezeiung gilt es, wie auch immer, in die Tat umzusetzen. Lügengebäude durch gezieltes Zwangsouting zum Einsturz bringen. die Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Wenn er wirklich keine Berater hat, muss er sich spätestens jetzt welche suchen. Oder er muss sich jemanden suchen, der ihm sagt, dass er sich Berater suchen soll. Ich fasse das mal auf meiner Zusammenfassfolie zusammen. Wir suchen einen Mann von außerhalb dieser Agentur. A. Einen Joker. J. Mit dem sich unsere Zielfigur Z austauscht. Einen Mann, den wir zum führenden Kopf unserer Initiative Pro Freiheit. Einen Mann, der sich in der Öffentlichkeit bereits selbst einen eigenen Namen. Einen interessanten, intelligenten Mann, der gut aussieht, kompetent ist und, das ist keine Voraussetzung für den Job, eventuell selber schwul. Sowas gibt es doch gar nicht. Also ich weiß nicht, ob der Professor mag in diesem Bereich verwundbar sein. Aber ehrlich gesagt, unter uns... Selbst Ralf hat schon mit ihm... Der Dietmar ist ein super Typ. Mit dem Alexander sowieso schon lange nicht mehr. Weil der Dietmar mit dem Draco, mit dem ich damals... Wer mit Geheimnissen arbeitet, sollte auch wissen, wie man auf dem Instrument der Indiskretion spielt. Wie gesagt, schwul sein ist keine Voraussetzung für den Job. Wer Yoga macht, wird bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. Ich möchte ja auf keinen Fall Männer diskriminieren. Wir schicken ja auch manchmal eine gut aussehende Frau. 6. Der Joker. Vorschlag. Unser Joker. Ein ehemaliger Journalist für die aktuelle Geld. Wolfgang Wendelin. Hat sich mit dem Chefredakteur überworfen und seine eigene Zeitschrift Wer das liest, wird reich, das Geldjournal gegründet, mit der er glorreich untergegangen ist. Insolvenz, Verschuldung, Depression. Das erinnert mich beiläufig an meinen Lebenslauf. Seit einigen Jahren aktiv als Freelancer für diverse Blätter, Redenschreiber, PR-Texter. Ein Mann, der sich nicht so einfach festlegen. Weit wichtiger noch, dieser abgehalfterte Journalist hat die sogenannte Schweinslederkoffer-Affäre mit aufgedeckt, bei der Professor Dr. Alexander Peter eine entscheidende, wohl nicht ganz saubere, noch heute unaufgeklärte Rolle. Sag mal, Sandra, ich muss jetzt auch mal den richtigen Zeitpunkt finden. Ich denke, es ist an der Zeit... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Aber ich denke, es wird jetzt wirklich endlich mal Zeit für Interventionen. Zeit für Interventionen. Dieser abgehalfterte Journalist erfüllt zwar nahezu alle Kriterien, modebewusst, ambitioniert, pleite, verzweifelt, zu allem bereit. Ein Mann, von dem ich aber zufällig weiß, dass er mit einer der prominentesten Frauen Deutschlands, lange bevor sie Moderatorin von Darüber müssen wir reden... Darüber müssen wir reden. Und darüber sollten wir wirklich reden. Martina Matti Menzel-Gruber. Über diese schon sehr lange her Episode habe ich bereits in meiner Expertise, die auch schon seit vorgestern, für jeden Mitarbeiter. Dazu gehört, was ich für selbstverständlich halte, sich auf ein Meeting vorzubereiten, die Unterlagen auch durchzulesen, die schon seit Tagen den eigenen Informationspool ständig erneuern. Die Arbeit der anderen Teammitglieder in die eigene Arbeit in die der anderen. Team, ein Wort, das nicht allein stehen kann. Auch ein Fluss hört nachts nicht auf zu fließen. Wir ziehen jetzt das rechte Bein zum Po und winken. Sich verabschieden von verkrusteten Strukturen, von verkrusteten Mitarbeitern. Du kannst gehen. Du kannst mich doch nicht einfach freisetzen. Wir sind mehr als ein lascher Verbund festangestellter Bürokräfte. Das weißt du so gut wie ich. Wir sind ein Powerteam. Wir sind schon da. Alle Vögel sind schon da. Gemeinsam legen wir die Leitung zum Erfolg. Lasst mich nicht allein im Regen. Zeit für Gefühle. Leitungen legen, Menschen verbinden, Energien. Das sage ich Klaus. Du kannst mich hier doch nicht einfach... Klaus? Ja? Die Sandra kann mich doch hier nicht einfach... Hallo, kannst du mich hören, Klaus? Die Sandra kann mich hier doch nicht einfach so... Ich bin doch schließlich auch schon... Seit Jahren arbeite ich... Ja, was arbeite ich eigentlich? Für wen arbeite ich hier eigentlich? Dirk. Arbeite ich hier eigentlich für jeden, der mich fragt? Arbeite ich hier eigentlich für jedes Arschloch, das aus seinem Unternehmen noch mehr Geld herausbringen will? Dirk. Ich habe Germanistik, Soziologie und Publizistik studiert. Warum? Dirk. Ich war 13 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, wirtschaftspolitischer Sprecher im Fraktionsvorstand Bündnis 90 Die Grünen, parlamentarischer Staatssekretär und Mittelstandsbeauftragter im Bundeswirtschaftsministerium. Seit Jahren behaupte ich, hier bei Mover und Shaker und Partner würde ich eingefahrene Sicht- und Denkweisen, eingefahrene Handlungs- und Verhaltensmuster radikal verändern helfen. Dirk. Aber was mache ich wirklich? Dirk. Was mache ich hier? Sorry. Verbindung. Versuch's später nochmal. Wir alle stehen unter Veränderungsdruck. Ich kenne da ein neues Lokal. Nur, wenn ich auf Sandalia bin, weiß ich, wofür ich jahrelang in dieser Agentur. Nur auf Sandalia weiß ich, wofür ich mein Leben, was ich eigentlich wirklich gemacht habe. Alles. Ich mache alles. Ich mache alles. Ich mache alles. Ich mache alles. Ich mache alles. Und zwar so lange, bis ich meinen Inselkredit vollständig abbezahlt habe. Dann erst werde ich mich aus dieser zynischen Welt, in der eine langjährige Mitarbeiterin denkt, sie könne einen ebenso langjährigen Mitarbeiter einfach so... Aus den oben genannten Gründen. Schon morgen sitze ich nahtlos auf der anderen Seite des Schreibtisches und höre mir deine Vorschläge. So? Ja. Liebe Sandra, ich gehe zurück in die Politik, aus der ich gekommen bin. Oder in die Wirtschaft. Wir könnten in dieses Restaurant zur wiederangesagten Anchovies. 7. Stilfragen. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Hände hoch. Er hatte seine Hände die ganze Zeit. Halten Sie die Hände ruhig und angemessen vor dem Oberkörper. Dabei hat er doch selbst schon Seminare. Nicht vor den Genitalien. Wir haben ihn doch extra ausgesucht, weil er genau diese Seminare, weil er eben genau das Seminar, das einzige Seminar, das unsere Zielperson vom Umgang mit der Presse, meine Fresse. Wenn der Umgang mit der Presse so aussieht, dass ich ständig meine Weichteile schützen muss. Je unbedarfter er vorgeht, desto glaubwürdiger. Er soll der Mann sein, zu dem unser Dr. Professor Vertrauen fasst. Ein einsamer Mann. Seitdem Ralfi diese Knallcharge, und damit habe ich nun wirklich nichts zu tun. Dieser Dietmar Horst scheint sich in speziellen Kreisen äußerster Beliebtheit. Zum Beispiel in der offiziellen Pressesprechersauna, zu der wir Ralfi regelmäßig schicken. Ist jetzt nicht seine schlimmste Aufgabe. Ausspannen beim Ausspannen. Ich finde das aufregend. Das ist das erste Mal, dass wir mit einer echten Honigfalle, auch wenn diese Falle im Falle von Wolfgang Wendelin eher ein Fall für ältere Kaliber, hat er doch was. Ich finde, er hat was. Er ist zwar schon 50, aber er hat was. Man merkt ihm an, dass er niemals in sicheren Verhältnissen. Andere Männer seines Alters sitzen aufgedunsen auf irgendwelchen Polstern und Posten, von denen sie ihre dicken Ärsche niemals mehr... Dich meine ich natürlich nicht. Ein derart jämmerliches Honorar habe ich schon seit langem nicht mehr. Hat mir schon was leid getan. Aber für ihn schien es eine akzeptable Summe. Ja, er ist ein Abenteurer. Die Sache mit der doppelbödigen Aktentasche hat ihn gereizt. Er ist witzig, aber... Er kämpft auch. Das hält ihn geschmeidig. Hier scheint sich ja jemand gewaltig verknallt zu haben, dass das mal nicht unsere Mission gefährdet. Na, na. Wir können nur hoffen, er kann diese Begeisterung auch in unserer Zielfigur wecken. Gelebte Wärme. Die direkte Parlamentarieransprache ist erste und wichtigste Stufe, die wir an unserer Aktionsrakete zünden. Die Maßnahmenpakete Hintergrundkreise mit Journalisten und Rufzerstörung sind bereits geschnürt. Erst Kontakt mit der Zielfigur nach Ausschusssitzung in der Parlamentarischen Gesellschaft. Zugangscode, Garderobenempfehlung, Kaugummis, Kondome, Kugelschreiber, das Handy, auf dem ich ihm weitere Instruktionen... Vorher würde ich aber zu gerne wissen... Was hat dieser Mann mit den kümmerlichen Haarresten, die er sich mühsam über die Stirn gegelt hat, was zum Beispiel ich nicht habe? Vielleicht Stil? 8. Parlamentarische Gesellschaft. Früher war die Parlamentarische Gesellschaft wirklich ein Ort, an dem man ausschließlich in der Gesellschaft von Parlamentariern... Hier habe ich schon vertrauliche Gespräche, die zu wichtigen Entscheidungen... Hallo, Alexander. Hallo, Alexander. Jetzt laufen die Leute wie ich ganz selbstverständlich. Wobei mir das Laufen heute nicht leicht fällt. Oh, das ist übrigens Karl-Heinz Otto. Ein Mann, von dem ich viel halte. Ein junger Mann, der sich, obwohl er der Sozialpartei angehört, nicht grundsätzlich gegen notwendige Wandelprozesse... Hallo, Karl-Heinz. Hallo, Karl-Heinz. Da kommt er. Da kommt Wendelin, unser Joker. Er trägt einen hellblauen Anzug. Wahnsinn. Wo hat er denn diesen Anzug? Er spricht unseren Herrn Professor an, als wäre er einem Musical entsprungen. Arme breit, strahlende Augen. Ja, und jetzt weiß ich auch wieder, woher ich sie kenne. Vom Umgang mit der Presse. Richtig, ja, da kann der Alte nur nicken. Außer dieser Fortbildung hat er ja nichts. Er hat ja keine Berater, die ihn zum Beispiel jetzt beraten könnten, in diesem Moment, wo er von Wendelin als Gründungsmitglied der Bürgerinitiative Pro Freiheit... Das macht er gut. Das sieht gut aus. Ja, ein kleines, charmantes Gespräch, in das er unseren möchtegern Präsidenten hier verwickelt. Hallo, mich schickt Deutschlands größte PR-Agentur. Ich soll behaupten, ich wäre Gründungsmitglied einer Bürgerinitiative, die es gar nicht gibt. Hier ein paar einleuchtende Argumentationsketten. Unsere Argumente von Profis für Profis. Im Anhang finden Sie zu jeder These effektives Zahlenmaterial, rührende Fakten, überzeugende Studien, unterfüttert von plausibler Statistik für die direkte Anwendung im Sonderausschuss, aber auch für kommende Gesetzesentwürfe geeignet. Bitte übernehmen Sie unsere Meinung. Sie nehmen sich beide ein Glas. Sie stoßen an. Ich möchte zu gerne wissen, mit was er unsere Zielfigur zuquatscht. Pro Freiheit. Keine beschissene Bürgerinitiative würde sich so nennen, es sei denn, es ginge um den Kampf gegen die Einführung etwaiger Autobahngebühren. Aber hier geht es um einen freiheitlich positiven Umgang mit Sprache und Sprechen. Beide halten ihre Hände vor den Genitalien. Ich glaube es nicht. Ist es zu fassen? Sind die goldig? Jetzt löst eine Hand um ihm die Papiere. Positionspapiere an Zielperson überreicht. Mission erfüllt. Dein Mann hat Talent. Bravo, Sandra. Wie er es geschafft hat, sämtliche Unternehmungen seines bisherigen Lebens dermaßen in den Sand zu setzen, verwundert, wenn man ihn hier so sieht. Ich kann Sie übrigens sehen, Mr. Lightblue. Ja, vielleicht braucht er einen weniger ideologischen Ansatz, um seine Talente auch einmal rücksichtslos frei. Ziehen Sie sich jetzt bitte aus dem Gebäude ab. Und kommen Sie morgen bei uns im Büro vorbei. Frau Artners freut sich schon. Klaus. Wir haben nicht miteinander gesprochen. 9. Die alten Zeiten. Hast du ihm gesagt, er soll dorthin gehen? Nee, ich habe ihm gesagt, er soll sich abziehen. Was er ja auch gemacht hat. Aber dann, als ihn unser Zielprofessor scheinbar ziemlich sofort angerufen hat, scheinbar ziemlich heftig Knülle, um ihn noch auf einen Drink einzuladen, als Wendelin sich scheinbar noch an der Bushaltestelle Isolde Schuberhaus, wohin er sich auf seinem Rückzug zurückziehen hat ziehen können, scheinbar ebenfalls ziemlich heftig Knülle. Er hätte durchrufen müssen, bevor zu diesem Typ nach Hause. Er hätte durchrufen müssen und fragen. Er hatte das Gefühl, er müsse sofort zusagen, um das dusselige Vertrauen, das er in Professor Peter erweckt hat. Ich habe auch Gefühle. Zum Beispiel habe ich das untrügliche Gefühl, dass ein Mann, der Tonaufnahmen macht, einfach so, quasi ohne Genehmigung, der sich ohne mein Okay nach seinem Einsatz quasi privat mit der betreffenden Zielperson trifft. Um dort eigenständig mit seinem eigenen Aufnahmegerät qualitativ akzeptable und inhaltlich absolut brisante Tonaufnahmen. Gut, sie grüllen manchmal direkt ins Mikro. Wenn ihm sein Gerät so locker in der Hose sitzt, könnte er ja jederzeit... Was? Er könnte auch uns aufnehmen. Nein. Vielleicht hat er uns ja schon aufgenommen. Unsere Verhandlungen, wie wir über seinen ersten Einsatz reden, Kaugummi, Kondome... Wir sollten seine Stärken nutzen. Wir sollten ihn als Selbstläufer selbst laufen lassen. Je selbstständiger er wirkt, desto glaubhafter. Wolfgang Wendelin, Sprecher der Bürgerinitiative Pro Freiheit. Wir laden ihn herzlich in unsere nächste Sendung. Darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir reden. Unser Ziel, Professor Doktor, hat bereits zugesagt. Engagierte Bürger treffen auf routinierte Politiker. Er ist der Kopf der Bewegung. Und wenn er seinen Kopf retten will, eines Tages, bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu behaupten, dass das, was wir für ihn machen, das ist, was er macht. Denn sein Name wird für Pro-Freiheit stehen. 10. Nach der Sendung. Der Wendelin war die ganze Sendung über wunderbar inkorrekt und perfekt raumgreifend, wie er immer wieder fast subtil, fast wie ein Musiker, so musikalisch, aber auch hemmungslos in die Rede der anderen, diese, ja, fragen Sie mich doch nicht immer das, was ich bereits gerade sowieso schon beantwortet habe. Damit können Sie vielleicht am Stammtisch, aber nicht in der Praxis brillieren. So läuft das in der Praxis, aber sowas von gar nicht. Also, wer hat ihm denn diese Talkshow-Lyrik auf den Leib geschrieben? Das war wirklich perfekt. Die perfekten Erstickungsverse. So läuft das in der Praxis jetzt aber mal sowas von gar nicht. Jetzt fragen Sie mich schon wieder das, was ich gerade eben erst... Wer ist morgen bei alle dagegen? Fragen Sie mich doch nicht immer das, was ich bereits gerade sowieso schon beantwortet habe. Die üblichen Verdächtigen. ein Sprecher von Prothesen, ein Mann vom Gesundheitsministerium, der übrigens genauso heißt wie Dirk. Wie heißt er denn? Dirk. Dirk? Es ist Dirk. Dirk kommt als Vertreter des Gesundheitsministeriums. Dann haben wir einen, den schönen Seiten des Lebens nicht gänzlich abgeneigten Orthopäden der Universitätsklinik, der Prothesen von Sitgo verwendet, und einen Patienten, der eine Prothese von Sitgo implantiert bekommen hat, mit der er anscheinend weniger zufrieden... Sicher stimmt mit dem Design der Hüftprothese etwas nicht. Das kann ja gar nicht stimmen. Eine Vergrößerung der Gelenkkugel bei gleichzeitiger Reduzierung des Konus. Selbst mich als technischen Laien bringt das irgendwie zum Nachdenken. Aber ehrlich gesagt, erst im Nachhinein. Ich wollte mir durch voreilige Kritik, diese miese Peter-Haltung, die hier in Deutschland vor allem bei Patienten weit verbreitet ist, nicht das wiedergewonnene Leben, und das war es, nicht weniger als sich wie neu geboren fühlen, sich wieder bewegen können. Was ist mit Dirk? Dirk bietet an, sein Know-how im gesundheitspolitischen Bereich künftig als künftiger Berater im erweiterten Vorstand von Prothesen mit einzubringen. Ein Posten ohne eigenen operativen Bereich, aber trotzdem mit noch verhandelbarem Millionengehalt. In dieser Sondersendung könnten wir die geplanten Änderungen am Versorgungsschutzgesetz in die Bevölkerung hineintragen. Vor allem solide mittelständische Prothesenhersteller wie Sitgo könnten in Zukunft davon profitieren, das teure, marktverzerrende Testverfahren für die Einführung neuer Produkte, die sich nur die ganz großen Firmen leisten können, zwar weiterhin empfohlen werden, aber keineswegs verpflichtend. Nichts muss, alles geht. Das gilt auch für etwaige Honorarleistungen. Nichts muss, alles geht. Der Erfolg der OP war unschlagbar. Nach 6 Tagen Krankenhausaufenthalt und 3 Wochen Reha waren die Gehhilfen weg. Ein halbes Jahr später startete das Zweiklaus-Team beim Private Banking Ocean Cup unter der stolzen Flagge Niemals aufgeben. Niemals aufgeben! Aber wenn man sich ein künstliches Gelenk einsetzen lässt, muss man sich eben schon fragen, was will ich überhaupt? Will ich eine Prothese, mit der ich Spaß habe? Warum geht Klaus nicht in die Sendung? Der kann doch gar nicht mehr richtig gehen. Ich dachte, es ist nur ein entzündeter Muskel. Seit einigen Monaten höre ich diese Geräusche, dieses Knarzen. Beim Segeln dachte ich zuerst, es sind die Segel, bis ich gemerkt habe, es kommt aus meinem Körper. Ich war mir nicht sicher, aber nach der Kortisonspritze war erstmal alles weg. Im Sommer will ich einen meiner letzten großen Träume realisieren. Über die Alpen. Nicht mit dem Elefanten. Haha, der Klaus. Mit dem Fahrrad. Die legendären Pässe der Tour de France. Wenn er das nicht schafft, liegt's erstmal nicht an der Hüfte. Wir vom Gesundheitsministerium sind der Meinung, das Zulassungsverfahren der umstrittenen Prothesenserie Hüft X bis Z nicht unter allen Umständen erneut aufrollen zu müssen. Es handelt sich bisher um eine vielleicht zeitlich unglückliche Fügung von einzelnen Einzelfällen, bei denen einige Patienten vermuten, Schwermetalle könnten durch Abrieb in ihren Körper gelangt sein. Wie gesagt, könnten. Das fällt eindeutig unter Nebenwirkungen und Risiken. Vergiftung durch Abrieb? Brechreiz und Übelkeit? Sehstörungen? Halluzinationen? Herzbeschwerden? Mit denen muss man leben. Sonst wäre das Leben ja langweilig. Ja, Grüße an Sandra. Beim Klettern dachte ich zuerst, es sei vielleicht das Seil, das allmählich reißt. Ich wollte schon um Hilfe rufen. Der Betroffene, ein wirrer Patient, der immer wirrer wird, je mehr er sich aufregt. Und er wird sich aufregen. Das haben wir im Vorfeld ausgiebig geprüft. In der Vorbereitung, dass er sich aufregt, dass er anfängt zu haspeln und immer wieder am selben Punkt. Er wird die Prothesenhersteller beschimpfen, die Ärzte, das deutsche Gesundheitssystem, die korrupten Parteien, die laxen Gesetze, die miese Prothese, die Prothesenhersteller, die Ärzte, das deutsche Gesundheitssystem, die korrupten Parteien, die laxen Gesetze, die miese Prothese, die Prothesenhersteller, die Ärzte, das deutsche Gesundheitssystem, die korrupten Parteien, die laxen Gesetze, die miese Prothese. Haha, der Irre. Man muss ihm nur die richtigen Fragen. Das haben wir akribisch vorbereitet. Gegen Ende der Sendung wird unser Prothesenmann über geeignete Mittel und Alternativen reden, sachverständig und ruhig. Eine Art Schlusspädoyer, das dem Zuschauer in Erinnerung bleibt. Der wirre Patient wird wieder zum Patienten. Ein nicht nur körperlicher, sondern auch geistig kranker Mann. Ein aufgeregter Zausel, dem man dringend helfen muss. Und helfen kann Prothesen. Prothesen. 11. Kampagne gegen die Kampagne. Zweitens. Laufende Kampagnen laufend updaten. Beim Laufen dachte ich erst, meine neuen Schuhe knirschen. Auf Kies, auf Asphalt, auf weichem Wald. Ja, dann kamen die Schmerzen, der Schwindel. Wo stehen wir? Ich kann kaum stehen, ich muss mich setzen. Welche Ziele wollen wir erreichen? Was haben wir erreicht? Bilanzierung und Ausblick. Seit neuestem antwortet mir Hämmerlein, ein Mann, mit dem ich 33 Tage auf hoher See verbracht habe, mit dem ich meinen letzten Energy-Riegel geteilt, nicht mehr persönlich auf meine Anrufe. Die Sekretärin wimmelt mich ab. Man überprüfe die Sache. Materialproben seien gestern nach London raus. Ich solle mich doch an den Verein Prothesen wenden. Die Sache mit deiner Hüfte tut uns leid, Klaus. Die Arbeit unseres Jokers scheint jedoch sehr erfolgreich. Unsere Kampagne ist erfolgreich. Unsere Zielfigur hat sich soeben mit diskreter Bitte um Hilfe an uns gewandt. Professor Dr. Alexander Peter hat Mover und Shaker und Partner ein Budget in Millionenhöhe in Aussicht gestellt. Sollten wir ihn in seinem Wahlkampf mit unseren gewohnt fiesen und hinterhältigen Methoden, der Mann, der immer wieder heftigste Reden gegen die Verselbstständigung der Macht der Kampagnen, gegen die Entwertung der Rede, gegen die Funktionalisierung des Redners, durch die omnipräsente Beratungsbranche, deren Meinungsdesign unser Weltbild verändere, will sich jetzt von uns, der bösen Beratungsbranche, verzweifelt zurückrudernd seinen Arsch retten lassen. Ja, wir können was, was du nicht kannst, und das ist... Jubeln! Wir können was, was du nicht kannst, und das ist... Anstoßen! Wir können was, was du nicht kannst, und das ist... Laptop Frisbee! Hä? Der Mann ist fertig. Der Mann ist zermürbt. Dieses Power-Team hat mit einer unendlichen Power. Wow, ich liebe euch alle! Moment mal! Ich liebe euch alle! Ihr wisst doch noch gar nicht, was ich geantwortet habe. Wenn wir diesen Auftrag annehmen, arbeiten wir gegen uns selbst. Na und? Man kann ja auch mal eine Herausforderung annehmen, hä? Noch einmal mit dem Fahrrad über die Alpen. Noch einmal das Unmögliche ermöglichen. Für und gegen sich selbst arbeiten. Machen wir das nicht sowieso ständig? Und wenn wir es nicht täten, müssten wir es nicht sowieso? Widersprüche aushalten. Widersprüche aushalten. Klaus wird sentimental. Er scheint wirklich Probleme zu haben. Männer und Frauen, dieser Agentur, Pioniere und Pionierinnen, lasst uns etwas tun, das noch nie jemand für uns getan hat. Ab gestern kontrollieren wir das gesamte Spektrum. Wir decken pro und kontra ab. Sag niemals nie. Sag niemals, das geht doch nicht. Ich hab schon zugesagt. Nichts ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich finde das unmöglich. Das fühlt sich an wie Betrug. Ja sagen und Nein sagen zugleich. Lass deine Meinung zu Hause. Immer noch oberster Leitsatz dieser Agentur. Wir brauchen keine Meinung. Wir machen sie. Wir brauchen keine Meinung. Wir machen sie. Spontanes Brainstorming. Sprechen ist Gerechtigkeit. Wir holen das Graue aus der Grauzone. Unsere Sprache wird wieder fit. Schluss mit dem Gelaber. Hilfe, ein Politiker spricht und ich kann verstehen, was er sagt. Hier könnte Ihr Satz stehen. Ungelogen, unverpackt, das neue Kommunikationsgesetz. Ob wir diese Pro-Kampagne in unsere Anti-Kampagne perfekt integrieren, aus der Pro-Kampagne eine Anti-Kampagne machen oder eine Art Gleichgewicht. Das bedeutet in jedem Fall eine kurzfristige Anpassung des konzeptionellen Inhalts durch Anpassung an aktuelle Gemengengelage. Komplexität deutlich machen. Komplexität deutlich machen. 12. Unter vier Augen. Als verantwortungsbewusster Chef nehme ich diese Tassen und werfe sie vor deinen Augen in den Papierkorb. Sicher entleeren. Wir dürfen keine Spuren hinterlassen. Du und ich, wir beide stehen jetzt auf einer solchen Geheimhaltungsstufe, dass ich sie höchstens mit Worten wie Geheimhaltungsstufe andeuten kann. Verstehst du? Verstehe. In dieser Situation müssen wir in einem völlig neuen Format denken. Aber wer kann das schon? Außer dir. eine Art Drehstrategie entwerfen für eine raffiniert zum Scheitern gedachte Pro-Kampagne, die sich gegen den Auftraggeber selbst wendet, gegen Professor Dr. Alexander Peter als künftigen Präsidenten verhandeln. Sein Name darf auf keinen Fall mit irgendeiner Art Kampagne. Er hat als letzter und einziger eine eigene, aufrichtige und wahre Meinung. Aber er lügt. Seit neuestem lügt er. Und wir sind der Beweis. Aufgaben übernehmen. Die Strategiepapiere der von Professor Dr. Alexander Peter in Auftrag gegebenen Kampagne werden in einem öffentlichen Mülleimer gefunden. Hoppla! Verrat oder Schlamperei? Keine Ahnung. Wir haben ein Leck. Tut uns leid. Es ist bereits zu spät. Die Papiere dieser peinlichen Kampagne sind bereits der Bürgerinitiative Pro Freiheit zugespielt worden. Ups. Und auf deren Internetseite veröffentlicht. Nanu, die ganze Welt hat Zugriff und spottet über diesen Alexander Peter, diesen Schrankenweiser, der die deutsche Politikberatung durch verschärfte Gesetze in ihre Schranken weisen will, jedoch für die Durchsetzung eben dieser Gesetze persönlich um Hilfe bei eben denen, die er durch diese Gesetze in die Schranken. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe eine solche Kampagne nie in Auftrag gegeben. Dafür gebe ich Ihnen mein großes Ehrenwort. Das ist genial. Ich würde dich ja befördern. Aber ich weiß nicht, wohin. Der Chefposten ist leider schon besetzt. Zwar mit einem Krüppel, aber... Ein angemessen fetter Bonus. Dazu noch ein wenig Sonderurlaub. Zum Beispiel, Skifahren in Österreich. Ob ich diese Gebeine jemals wieder schmerzfrei auf ein Snowboard schnallen werden können kann? Während ich mit dir spreche, habe ich Halluzinationen. Elefanten ziehen einen riesigen Nutrition Bar über die Alpen. Eine Schneise entsteht, die so flach ist, dass ich problemlos mit dem Rollstuhl nach Frankreich rollen kann. Jedes Tal soll erhöht werden. Und jeden Berg und Hügel macht tief. Alles ist möglich, sage ich. Und Tränen rinnen mir übers Gesicht, während ich das sage. Klaus. Bewegung bedeutet mir alles. Nicht ohne Grund heißt meine Agentur Mover und Shaker und Partner. Und unser Motto: Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland, bewegen, bewegen. Deutschland, bewegen. 13. Darüber müssen wir reden. Wie geht es, Martina? Unsere Markenbotschafterin für Deutschlands größten Automobilhersteller schwört sich gerade so richtig auf die morgige Sendung Frauen am Steuer. Frauen am Steuer? Aus einem aktuellen Anlass, der morgen früh passiert sein wird, wird es leider nötig werden, statt der geplanten Automobilsendung eine Sondersendung mit Sondergästen. Was? Liebe Camilla, ich weiß, wir kommen wieder spät. Da kommt er jetzt aber wieder spät. Nicht nur ein Vorstandsvorsitzender von Deutschlands größtem Automobilhersteller hat sich diesen Termin bereits in seinen Kalender, sondern auch Superstar. Superstar-Gewinnerin unseres Talentewettbewerbs You Drive Me, mit dem sich Deutschlands größter Automobilhersteller eine junge Zielgruppe... Mit dem Schritt ins Kleinwagensegment betritt Deutschlands größter Automobilhersteller Zielgruppe Neuland. Kleinwagen, Wagen. Deine bereits geladenen Gäste können gerne bleiben. Wir werden uns entsprechende Fragen ausdenken, die Sie auch sinnvoll in der Sondersendung, in der es im weitesten Sinne um unsere Arbeit, die Arbeit der Agentur, ich und Sandra... Um was bitte soll es genau gehen? Grundtenor der Sendung. Martina hinterfragt kritisch unsere Agentur, der ein Fehler passiert sein wird. Der Vorstandsvorsitzende von Deutschlands größtem Automobilhersteller äußert sich als zufriedener Kunde unserer Agentur. Superstar sagt, dass es in Amerika alles noch viel schlimmer. Und ich werde in meiner Entschuldigungsrede den ebenfalls betroffenen Professor Peter vernichten und im Anschluss meine langjährige Mitarbeiterin Sandra. Art Nass. Du willst Sandra? Du willst doch nicht Sandra. Ihr beide, ihr habt das abgesprochen. Davon gehe ich aus. Einer muss die Verantwortung übernehmen. Zumindest offiziell. Wir klären sowas natürlich lieber hinter den Kulissen. Sag Martina liebe Grüße. Wir faxen ihr morgen in aller Frühe ihre Texte zu. 14. Postproduktion. Als ich die Worte zeitnah hinter den Kulissen und Konsequenzen ziehen gehört habe, wusste ich schon, wohin das ganze Gelaber. Aber ich konnte ja nichts machen. Wir saßen ja beide auf diesem Sofa in der totalsten Öffentlichkeit, die Deutschland zu bieten hat. Darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir reden. Vor Millionen von Zuschauern. Als Klaus sich bei seinem alten Freund Professor Dr. Peter entschuldigte, im Namen aller Mitarbeiterinnen rückhaltlose Aufklärung einforderte, war die Welt noch wie abgemacht. Ich bewunderte sogar noch, wie abgebrüht er die Aufstellung eines Entschuldigungskubus vor dem Deutschen Bundestag ankündigte. Zur Erinnerung an die Leistungen des von allen Ämtern Zurückgetretenen. Dabei war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar, ob Professor Peter überhaupt von irgendeinem Amt zurücktreten würde. Aber dann, gerade als ich dachte, wie verdammt abgebrüht, wie selbstverständlich Klaus diese tödlich vernichtenden Gerüchte im Umlauf brachte, den Mann kaputt redete, Versagen, Schuldeingeständnis und Rücktritt des Professors quasi vorwegnahm, da ging das Gespräch auf einmal in eine ganz andere Richtung. Die Richtung meiner Vernichtung. Als ich die Worte Verantwortung übernehmen und Aufgabe der Teamleitung hörte, war mir klar, jetzt werde ich vernichtet. Jetzt werde ich weggelobt, als wäre ich nichts weiter als eine Figur, die er beliebig herumschieben kann in seinem Spiel, das doch auch mein Spiel war. Was will dieser halbgelähmte Mann? Er will einen Termin bei Klaus Hämmerlein. Aber der bleibt verschwunden, vermutlich ins Ausland abgesetzt. Für wenige Minuten stehe ich da und finde keine Formel. Nach all den positiven Formeln, den ganzen Aktivsätzen, mit denen ich in den letzten Jahren der Weltbewegung vorgetäuscht habe. Nicht nur mein langjähriger, jetzt Ex-Chef, auch ich scheine gelähmt. Alles verschwindet, was bisher in meinem Leben, alles, was ich je getan habe, löst sich auf. Wie nichts gewesen. Wo hat sich diese feige Sau? Ich will mich direkt mit ihm. Von Klaus zu Klaus. Er kann doch nicht einfach eine neue Prothese auf den völlig übersättigten Prothesenmarkt werfen, ohne sie im Vorfeld ausreichend an einem menschenähnlichen Simulator oder Tier. Wenn er mir diese Prothese persönlich anbietet, muss ich doch davon ausgehen, dass dieses Ding... Die Ärzte hätten mir niemals eine solche Zeitbombe in meinen damals noch völlig gesunden Körper. Als alter Lobbyist weiß ich, auch Sie kriegen intensiven Besuch von Vertretern, die Ihnen ihre jeweiligen Hilfsmittel und Medikamente, auch Prothesen, organisiert unser beliebtes Ärztewochenende in Oberau mit großem Skihasendinner, mit der Vorstellung neuer Produkte, aber kein Zwang. Es herrscht kein Zwang, nirgendwo! Aber irgendwo in der Kette von ich mach nur das, was ich mache, muss doch irgendjemand zur Verantwortung. Ich mache nur das, was ich mache. Ich stoße mit Klaus Hämmerlein an. Er sitzt mit mir in dieser Zuckerschnapsbar auf Resignation Island. Und wir beide jammern auf höchstem Niveau. Er will diese Insel nie mehr verlassen. Und ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel auch in einer Firma wie Citgo neue Aufgaben zu übernehmen. Zum Beispiel im Vorstand. Gerade in der momentanen Schieflage kommt es darauf an. Die Welt von hinten wie von vorne. Von Felicia Zeller. Mit Eckhard Freie, Andreas Grotgar, Sascha Nathan, Tanja Schleif und Merle Wasmuth. Musik, Ton und Technik, Peter Harsch. Regie, Leonhard Koppelmann. Produktion, Bayerischer Rundfunk 2014. Soweit unser Hörspiel. Hören Sie nun ein musikalisches Geräusch aus unserer Reihe Sonarisationen, das zeigt, wie das Klima in Nordeuropa ab 2020 klingen wird. Klimaanlage von Werner C.